50 languages. 94. 94. Konjunktionen 1. Konjunktionen 1. Warte, bis der Regen aufhört. Warte, bis der Regen aufhört. Warte, bis ich fertig bin. Warte, bis ich fertig bin. Warte, bis er zurückkommt. Warte, bis er zurückkommt. Ich warte, bis meine Haare trocken sind. Ich warte, bis meine Haare trocken sind. Ich warte, bis der Film zu Ende ist. Ich warte, bis der Film zu Ende ist. Ich warte, bis die Ampel grün ist. Ich warte, bis die Ampel grün ist. Wann fährst du in Urlaub? Wann fährst du in Urlaub? Noch vor den Sommerferien? Noch vor den Sommerferien? Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst. Wann kommst du nach Hause? Wann kommst du nach Hause? Nach dem Unterricht? Nach dem Unterricht? Ja, nachdem der Unterricht aus ist. Ja, nachdem der Unterricht aus ist. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden.